Das Entscheidende ist, dass ich, um einen Artikel zu lesen, nicht mehr Facebook verlasse. Also um einen Artikel zu lesen, kann ich direkt einfach nur auf die Vorschau gehen und dann öffnet der sich in der Facebook-App selbst. Das heißt, extern wird kein anderer Browser mehr geladen und das bringt Geschwindigkeit. Und das ist auch das Auffälligste, was ich gesehen habe, als ich es ausprobiert habe bei den Instant Articles. Momentan ist es so, wenn man einen normalen Link öffnet, dauert das 8 Sekunden, bis der sich dann bei der Quellseite geöffnet hat, Spiegel Online, süddeutsche.de oder wo man halt gerade diesen Artikel hat. Und jetzt ist es so, zumindest Facebook verspricht das, Instant Article ist 10-mal schneller. Ich habe es ausprobiert, das war ein Bruchteil einer Sekunde, dann klappt sich der Artikel auf und man kann ihn komplett lesen. Das war auch die Idee dahinter, das überhaupt zu entwickeln von Facebook, weil bei mobilen Anwendungen die Geschwindigkeit natürlich der Trumpf ist. Ich habe mir einen Artikel von National Geographic angeguckt, da ging es um Bienen. Und es ist wirklich so, man kann ganz viele Multimedia-Komponenten in die Artikel einbauen, wenn die Verlage das denn dann auch machen. Das heißt, ich habe Videos, ich habe Audiokommentare, ich scroll da durch und das Ganze ist dann im Erzählfluss eingebettet. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und das ist ja jetzt ein Projekt, das zwar von Facebook gemacht wird, wo aber eben auch viele namhafte Verlage mitmachen. Warum machen die das? Welche Motivation steckt bei denen dahinter? Es informieren sich ja immer mehr Menschen nicht mehr über die klassischen Medien, sondern über ihre sozialen Netzwerke. Und es bedeutet, die Verlage müssen sich neue Verbreitungswege erschließen. Und da kommt man an Facebook natürlich sehr, sehr schwer vorbei. Ich habe mich mit Florian Harms unterhalten, dem Chefredakteur von Spiegel Online. Er erklärt, warum Sie dabei sind. Wenn Sie mal Facebook nehmen, das erreicht in Deutschland täglich rund 19, 20 Millionen Nutzer. Und die wollen wir natürlich bestmöglich erreichen. Und wenn Facebook jetzt mit neuen Präsentationsformen für Medienartikeln experimentiert, dann ist für uns klar, so einen Test begleiten wir gerne, weil wir eben dabei wertvolle neue Erfahrungen sammeln können. Die Verlage werden weiterhin, so heißt es zumindest, unabhängig über die Inhalte der Artikel entscheiden, auch unabhängig über das Design. Das heißt, auch wenn ich nur bei Facebook bin und nicht mehr bei spiegel.de, spiegelonline.de, erkenne ich, das ist ein Spiegelartikel. Auch die Rechte verbleiben bei den Verlagen. Aber trotzdem ist es ja so, dass die ganzen Inhalte auf Servern von Facebook jetzt liegen, ne? Und dass die Nutzer nicht mehr auf der Ursprungsseite, also zum Beispiel bei Spiegel Online landen, sondern eben bei Facebook bleiben. Lohnt sich das, so wie ich das beschrieben habe, lohnt sich das für die Verlage? Eins ist klar, die Kontrolle über den Vertrieb geben damit natürlich die Verlage ein Stück weit ab. Also sie haben da nicht mehr den kompletten Überblick drüber. Die Verlage haben aber ein sehr interessantes Angebot jetzt von Facebook bekommen, die Verlage, die kooperieren. Und zwar die Werbung, die sie halt bei den Instant Articles schalten im direkten Umfeld. Die Einnahmen, die dürfen sie komplett zu 100% behalten. Wenn Facebook die Werbekunden aber anschleppt und den Verlagen anbietet, dann dürfen die Verlage immerhin noch 70% der Werbeeinnahmen behalten. Das ist ein gutes Angebot. Warum Facebook da so großzügig ist, ist klar. Facebook verfolgt ein viel größeres Ziel. Es geht darum, Facebook will einfach die Nutzer auf ihrer Plattform halten. Das Leseerlebnis ist besser, der Artikel, die Nutzer bleiben. Das heißt, die von Facebook selbst geschaltete Werbung wird besser wahrgenommen und dann steigen auch für Facebook die Werbeeinnahmen. Das klingt ja alles schon sehr innovativ, was Facebook da anbietet. Aber wie sieht das mit den Verlagen aus? Also haben sie wirklich da was von? Ist das vor allem eine große Chance, da was Innovatives zu leisten? Oder ist das ein sehr großes Risiko für die? Sicherlich beides. Es ist eine spannende Option, neue Leser zu gewinnen, keine Frage. Die Verlage werden außerdem neue Daten über ihre Leser bekommen, weil Facebook hat schon angeboten, ihnen all die Daten, die sie sammeln, zur Verfügung zu stellen, was die Leser angeht. Das heißt, Vorlieben, Bedürfnisse und so weiter können von den Verlagen besser ausgewertet werden. Noch dazu sind die Konditionen zurzeit gut, aber Facebook kann natürlich jederzeit die Vereinbarung auch ändern. Dazu sagt Florian Harms von Spiegel Online. Dann haben wir aber auch immer die Möglichkeit, wieder auszusteigen. Deshalb ist es auch nicht so, dass wir da jetzt einfach blind hineinrennen und alles mitmachen, sondern wir verstehen uns da wirklich als Partner auf Augenhöhe, der teilnimmt an so einem Test und einfach mal auslotet, was man da machen kann.